Deep Red Radio, das Filmmagazin. Herzlich willkommen zur ersten DAA-Ausgabe im Jahr 2015. Diesmal dreht sich alles um die Musik. Töne, die Leidenschaft und natürlich um die Menschen, die diese Aspekte miteinander vereinen. Sounds of Fear ist im Laufe der letzten Monate zu einem Special angewachsen, das mir viel Spaß, aber auch Nerven raubte. Viele Anfragen wurden rausgeschickt, reichlich Texte und Bücher gewälzt und noch mehr Musik gehört. Und das waren noch die positiven Seiten. Zusagen, die sich später als Absagen entpuppten, Termine und Deadlines, die sich ständig verschoben und das reale Leben mit Arbeit und Co. warfen mir reichlich Knüppel zwischen die Beine und stellen mehr oder weniger die negativen Aspekte einer solchen Arbeit dar. Warum erzähle ich euch das? Weil dieses Thema für November angesetzt war, letztes Jahr 2014, dann im Dezember laufen sollte und nun erst Ende Januar erscheint. Tja, so ist halt das Leben. Deshalb wollen wir jetzt nicht lange rumjammern und loslegen. Natürlich lässt sich so ein Feature-Special oder Arbeit nicht im Alleingang bewältigen. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei Sophia Klasel, Lunen, Vini Liebisch, Felix Janssen, Georg Wese und Lisa Kloppich und allen weiteren, die händeringend versucht haben, mir aus der Übersetzungsmisere zu helfen. Hab Dank! Denn ohne euch wäre dieses Feature schlichtweg gescheitert. Doch bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich euch noch kurz über den Ablaufplan informieren. Neben der Einführung in das Thema bekommt ihr noch drei Interviews zu hören. Das erste Gespräch führe ich mit Fredrik Klingvall, dem Gründer und Keyboarder der schwedischen Prog-Rock-Formation Anima Morte. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, dieses wird in Deutsch bzw. Englisch stattfinden. Danach folgt das Interview mit Alex Wank, Inhaber des Österreicher Cinematic Music Labels Cineploid. Auch hier ein Hinweis an euch. Ich möchte mich schon vorab für die dumpfe Interviewaufnahme bei euch entschuldigen, doch leider ließ es sich so kurzfristig nicht mehr ändern. Ich hoffe, ihr könnt dennoch dem Ganzen folgen. Und den Abschluss des kleinen Einblicks bildet dann das Gespräch mit dem französischen Synth-Rock-Künstler und musikalischen Senkrechtstarter Carpenter Brut. Dieses Interview wurde aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Und den Off-Kommentar macht Felix Janssen. Nun denn, wäre der Infoteil abgeschlossen und kommen wir zum Wesentlichen. Oder, um es mit den Worten der Videothekengeneration und Werner Reinke zu sagen, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Programm Ihrer Wahl. Wie bereits Lunen kürzlich meinte, wäre mir dieses Special eine Herzensangelegenheit und damit hat er, glaube ich, nicht ganz unrecht. Aber fangen wir von vorne an. Ich habe lange hin und her überlegt, wie ich dieses Thema anlegen soll. Im Zuge der Vorbereitungen im Frühjahr 2014 spukten mir so reichlich Ideen durch den Kopf. Eine befasste sich mit einer thematischen Auflösung nach der Kategorie Genre, Komponist oder einem Oberthema, wie zum Beispiel die Einführung des synthetischen Klangs oder der Einfluss der zeitgenössischen Instrumentierung im Bereich der Filmmusik. Und die zweite Idee drehte sich um die chronologischen Schwerpunkte. Also die Filmmusik im Wandel der Zeit, anhand von einigen spezifischen Klangbeispielen. Zugegebenermaßen haben beide Aspekte ihren Reiz, aber eine Konzeptionierung einer dieser Ideen schien mir schlichtweg nicht umsetzbar. Zudem hört es sich gerade, wenn ich mir gerade selber zuhöre, etwas tröge an und wäre am Ende vielleicht in einer Fakten- und Materialschlacht geendet. Und das will nun wirklich keiner. Zum anderen ist das Feld der Filmmusik so weitläufig und detailliert, dass ich nicht so recht wusste, wo fange ich an, was ist wesentlich und vor allem, wo hört man auf? Es verhält sich dabei wie mit der Vorbereitung für ein Interview. Man kann zu viele offene Fragen stellen und landet im Nichts, oder man steckt sich alles in enge Bahnen ab und läuft Gefahr, Sachen zu übersehen oder auszublenden. Deshalb verwarf ich alle Skizzen, Ideen, Stichworte und Notizen und besann mich auf das oft erwähnte Bauchgefühl. Dieses Special ist eher von persönlicher Natur. Ich spreche dabei über die Filmmusik im Allgemeinen, auf die Wirkung, die diese auf mich hat und welche Stücke und Komponisten mich beeindruckt haben und im Laufe der Jahre begleiteten. Dabei werde ich auch das eine oder andere Beispiel umreißen und euch versuchen, einen kleinen Eindruck über meine Leidenschaft, sprich die Musik, zu geben. So wie sei gesagt, ich liebe Filmmusik. Würde Richard Wagner heute leben, der wäre wahrscheinlich Filmregisseur und natürlich sein eigener Filmkomponist. Korngold hat es ja schon 1938 vorgemacht. Man kann Kunst machen und trotzdem dem Film dienen. Errol Flynns Robin Hood lebt nicht nur durch das Technicolor, sondern auch durch Korngolds Musik. Ich mag die Soundtracks von Jerry Goldsmith, John Williams, Ennio Morricone und James Horner, Goblin und Danny Elfman. Sie alle haben es geschafft, guten Filmen eine emotionale Ebene hinzuzufügen und gar zu Meisterwerken zu machen. Was wäre Indiana Jones ohne sein schmissiges Leitmotiv, das so wichtig ist wie Peitsche und Hut? Darth Vader wäre nicht halb so bedrohlich ohne den Imperial March und Luke Skywalker würde wahrscheinlich schon von den Ewoks verprügelt, hätte er nicht John Williams musikalische Macht auf seiner Seite. Was sonst nur Beethoven konnte, eine Handvoll Töne zu einem wiedererkennbaren Motiv zu gestalten, Morricone hat es geschafft. Die zwei glorreichen Halunken sind so prägend, weil jeder ihr Motiv pfeifen kann und weil jeder, der es tut, auch eine Antwort bekommt. All das wäre ohne die musikalische Untermalung nicht möglich. Der erste Kontakt, oder besser gesagt, das wissentliche oder bewusste Hören von Soundtracks begann ich im Alter von 13, 14 Jahren. Dies geschah im Zuge des ersten Jurassic Park, dessen Vertonung durch Spielbergs Haus- und Hofkomponisten John Williams stattfand. Nicht nur der Film beeindruckte mich, nein, auch Williams Geschick, die Szenerie mit der ganzen Wucht der musikalischen Gefühlspalette auszumalen. Im Laufe dieser Zeit, meiner Jugend, traten auch weitere Künstler in mein Leben. Meist aus dem Bereich des Horror-, Sci-Fi-, Thriller- und Action-Kinos, sprich dem Genre. Der Alien-Score ist einer der innovativsten Filmmusiken und ein unvergleichlicher Vorreiter für das Science-Fiction- und Horror-Genre. Goldsmith zieht schier alle Register des orchestralen Klangkörpers. Drohende Cluster, düstere Blechbläser und Goldsmith typisch ergänzt durch Synthesizer und elektronische Effekte. Alien beweist, wie Musik und Sounddesign in Kombination für permanente atmosphärische Spannung sorgen kann. Wie schon im Planet der Affen aus dem Jahre 1968 komponierte Goldsmith das außerweltlich fremde Atonal nach dem Prinzip der Zwölftonmusik. Zwölftonmusik? Ha, und schon sehe ich einen Haufen Fragezeichen über euren Köpfen entstehen. Beispielgefällig? Okay. Kabarettist Bodo Wartke zeigt es euch. Thank you. Wir hörten gerade ein Stück komponiert in Zwölftontechnik oder wie der Fachmann es bezeichnet, Dodekakophonie. Eine Kompositionsweise, die maßgeblich auf den Komponisten Arnold Schönberg zurückgeht. Zwölftonmusik besteht, wie der Name schon vermuten lässt, aus 12 Tönen. Auf dem Klavier sind das zunächst einmal die weißen Tasten, 7 an der Zahl, C, D, E, F, G, A und H und 5 schwarze, Cis, Dis, Fis, Gis und Ais. Oder eben je nach Tonart, Des, Es, Ges, As und B. Man unterscheidet sukzessive Zwölftonmusik von simultaner. Sukzessiv haben wir gerade gehört, simultan klingt so. Und schon sind wir wieder zurück beim Alien. Das fast schon wagnerische Leitmotiv hat einen klagenden und fragenden Charakter, als wolle es ausdrücken, ist hier jemand? Es symbolisiert die Einsamkeit der Astronauten an Bord der Nostromo im All. Während die Geschehnisse im Film langsam ihren Lauf nehmen, spielt Goldsmith mit seinen drei Motiven und verzerrt diese, bis sie ins Bedrohliche kippen. Das Motiv aus der Szene, in der dem Ingenieur Kane, gespielt von John Hurt, das Alien anfällt und als Wirt zu übernehmen versucht, wird nach dem Finale wieder aufgegriffen. Als Alan Ripley, als einzige Überlebende, die Gefahr gebannt sieht, erklingt eine ruhige und beschwichtigende Musik. Doch sie basiert auf der Linie des Action-Motivs, das wiederum an das eingehend erwähnte Frageleitmotiv erinnert. Dem Zuschauer wird nach all dem Horror das letzte bisschen Sicherheit genommen. Das Monster ist immer noch allgegenwärtig. Ein ähnliches Schemata findet auch schon in Roman Polanskis Verfilmung von Rosemary's Baby aus dem Jahre 1968 eine Verwendung. Der aus Polen stammende Jazzkomponist Krzysztof Komeda experimentiert darin mit einem scheinbar harmlosen Wiegenlied. Doch nur auf den ersten Blick oder Hörer. Denn dieses Stück lehrt das Fürchten auf subtile Weise. Die Musik beginnt mit Klaviertönen, die von einem eiernden Tonband abgespielt werden. Darauf folgt ein textloser Wiegenliedgesang, so unschuldig gesungen, dass es schon fast wieder beängstigend ist. Begleitet wird dieser von Gitarre und einem kleinen Ensemble. Das alles könnte jetzt recht normal wirken, wenn nicht der Gesang leicht verschoben arrangiert worden wäre. Es kommt einem vor, als ob die musikalische Begleitung versucht, diabolisch entgegenzuwirken, um dem Gesang die Unschuld zu nehmen. Spätestens mit dem Einsatz verschiedener Jazz-Einwürfe wird dem Zuschauer klar, hier geht's wirklich nicht mit rechten Dingen zu. Die Entrückung passiert über die Musik hinaus im Film sehr langsam, subtil und fast ohne Blut. Guy Woodhouse wird immer erfolgreicher und seltsamer. Wo Licht war, kommt Schatten auf. Das Leitmotiv von Rosemary's Baby wird immer düsterer und abstrakter. Chaos macht sich nicht nur in den Träumen und der Gefühlswelt der werdenden Mutter breit, sondern auch im unmittelbaren Umfeld. Was ist real, was ein Hirngespinst? Dabei wird der Zuschauer, ähnlich der Hauptprotagonistin, ins Nebulöse geschickt. Solch überaus detaillierte Musikdramaturgie ist die Frucht der engen Zusammenarbeit Polanskis mit Komeda und für mich ein Musterbeispiel dafür, wie nachhaltiger Grusel ohne die gängigen Musikklischees entstehen kann. Ein weiteres Beispiel bildet The Omen von Richard Donner. Die Anrufung aus der Feder von Jerry Goldsmith, die zum Standardvokabular des Horrorfilms wurde, erhielt dafür den Academy Award. Wo Komi das Wiegenlied-Thema nur eine blasse Vorahnung der kommenden Ereignisse suggeriert, so hegt das düstere Ave Satani keine Zweifel über die Ankunft des Antichristen Damien Thorn. Den Chor lässt Goldsmith mit gepressten Stimmen singen, sprechen, schreien, flüstern und Inklisanti aufheulen. Fanatisches Jauchzen und Frohlocken trifft es aber auch. Und das Orchester setzt auch nicht minder ungewöhnlich ein. Seltene Instrumentenkombinationen, extreme Lagen, zum Beispiel tiefe Flöten und Geigen in höchsten Diskant, kombiniert mit Spieltechniken, die bereits in Kubricks 2001 Verwendung fanden und da im speziellen Ligetis Requiem. Diese Experimente sind an der neuen Musik orientiert und spiegeln sich in The Omen und folgenden Goldsmith-Werken wider. Goldsmiths Formel des Unheimlichen wurde dann in der Folgezeit oft kopiert. Insbesondere die flüsternden Stimmen gerieten, ähnlich Komidas Wiegenlied-Melodie, zum regelrechten Klischee des modernen Horrorfilms. Doch das ist ein anderes Thema. Nebst der eben gehört orchestralen Scores, wobei natürlich noch John Barry und Ennio Morricone zu erwähnen wäre, werde ich mich in den letzten zwei Klangbeispielen aber eher den modernen Arrangements widmen. Wer dennoch nicht auf Morricone verzichten mag, dem sei an dieser Stelle das von Udo Rodenberg gestaltete Soundtrack-Special anlässlich des 85. Geburtstages im Jahr 2013 ans Herz gelegt. Dieses findet ihr, wie so ziemlich alles, auf unserem Blog und in den Shownotes. He's gone from here. The evil is gone. verklagt der Psychiater Sam Loomis und später warnte er den Sheriff von Haydenfield. Death has come to your little town, Sheriff. You can either ignore it or you can help me to stop. Michael Myers, der psychopathische Mörder aus Halloween, verkörpert das Böse an sich. Nun stellt sich mir die Frage, wie John Carpenters vom Synthesizer dominierte Musik diesem überlebensgroßen Monster Leben einhauchte. Er benennt zwei Vorbilder für sein Komponieren: Ennio Morricone und Bernard Herrmann. Für John Carpenter war die Reduktion der Mittel, etwa das Streichorchester in Psycho, das hauptsächliche Charakteristikum von Herrmanns Musik. Dazu nahm er die obsessiv wiederholten Figuren aus dem gleichen Film und verband beides in seinem, so sagt er selbst, minimalistischen, rhythmisch inspirierten Score. Die Musik soll die Bilder intensivieren und die Spannung ins Unerträgliche steigern. Die Titelmusik von Halloween wurde zum Markenzeichen. Eine stets wiederholte Figur im Fünfvierteltakt, deren leichte Abwandlung von Beginn an unterbewusst verunsichert. Die eigentliche Bedrohlichkeit wird erst durch die beigefügten Flächen erlangt. Carpenters fetzenartiger Klangteppich soll Unbehagen beim Publikum auslösen. Sei es durch instrumentierte Schreckmomente oder durch den Einsatz der Atemgeräusche in Verbindung mit dem Mainfilm. Dieses Schema zieht Carpenter auch in späteren Werken fort. Zu nennen wäre da The Fog, Escape from New York oder Ray Lives. Alles Filme, die mich im Gesamtwerk fesselten, visuell wie auch akustisch. Weitere Pioniere des synthetischen Klangs im Genrefilm wären zum Beispiel im Carpenter noch Komponist Howard Shore oder die Experimentalgruppe Tangerine Dream. Das eben gehörte Musikstück werden einige schon erkannt haben. Natürlich handelt es sich um das Thema von Profondo Rosso. Eingeleitet wird dies jedoch mit der Jazz-Improvisation von Giorgio Gaslini, die dann ungalant ins Goblin-Thema umschwingt. Wie die musikdramaturgische Entwicklung der Tiertrilogie, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, die neunschwänzige Katze und vier Fliegen auf grauen Samt und auch die nachfolgenden Filme zeigen, sucht Argento nach einem steigenden Aggressionspotenzial seiner Filmmusiken. Er trennt sich von Morricone und entlässt den Jazzkomponisten Giorgio Gaslini, der bereits den größten Teil von Profondo Rosso fertiggestellt hat. Stattdessen engagiert er die Progressive Rock Combo The Goblins, die seine folgenden, stark von Horror- und Mystery-Elementen geprägten Filme vertonen soll. Man kann an dieser Stelle nur spekulieren, wie sich das fertige Werk Profondo Rosso unter der Vertonung von Gaslini entwickelt und angehört hätte. Aber das bleibt uns ja nun leider verwehrt. Vielleicht wäre etwas Vergleichbares in Richtung Das verfluchte Haus von Elio Petri unter der musikalischen Leitung von Ennio Morricone entstanden. Wer sich da jetzt noch etwas genauer informieren möchte, der sollte sich unser Barbarian Sound Special aus dem Jahre 2013 anhören. Neben diesen spricht Udo Rothenberg auch über Das verfluchte Haus, ebenfalls sehr informativ und höchst empfehlenswert. Doch kommen wir wieder zurück zu den Goblins. Während Morricone noch mit dem Instrumentarium und der Tonsprache der Kammermusik arbeitete, entwickelten die Goblins ihr Klangspektrum vor dem Hintergrund des Progressive Rock, der elektronischen Musik und des Synthesizer Pop. Getrieben von minimalistischen Rockrhythmen zeichnen sich auch ihre Scores durch die intensive Arbeit mit diversen Klangfarben aus. Folkloristische Instrumente wie Buzuki, Tabla oder Mandoline werden elektronisch verfremdet und mit Percussion-Akzenten durchsetzt. Stöhnen, Ächzen, heiseres Seufzen, Zischen, wortlose Chöre und Vokoderstimmen durchfluten die Rockrhythmen und steigern sich bis zu experimenteller Geräuschmusik. Der befremdliche Charakter dieses Klangfarbengemäldes erhöht den physischen und psychischen Druck der Bilder auf den Zuschauer. Während Morricone die rhythmischen Elemente eher sparsam einsetzt, grundieren Goblin ihre Flächen durchgehend mit einem gleichmäßigen Puls, Rifffragmenten aus dem Rock-Fusion- und Disco-Repertoire oder den Sequenzerstrukturen. Diese Schleifen werden mit harschen Akzenten und rasenden Melodiefragmenten durchsetzt. Als Beispiel möchte ich euch einen kleinen Snippet aus Suspiria bringen. In diesem Film wird der von den Hexen einer Ballettschule verfluchte Pianist auf dem Münchner Königsplatz von seinem eigenen Schäferhund zerfleischt. Dazu treiben japanische Taiko-Trommeln und tiefe Synthesizer-Bässe die Ambienzflächen voran und verdichten den ethnomusikalischen Rhythmus bis hin zu von Percussion-Akzenten durchsetzten Session-Rock. Während die Szenen der Rahmenhandlung meist ohne Musik in nüchternem Stil gehalten werden, feiert die Musik in den Mord-, Suspense-, Sex- und Traumspektakel ein blutdurstiges Fest. Argentos Musik attackiert aggressiv die Sinne des Publikums. Er vertraut so weit auf die körperlichen Effekte der Musik, dass er Teile der jeweiligen Filmmusiken überlaut am Set abspielen lässt. To frighten the actors, wie er selbst sagt. Und dieses spiegelt sich auch im Acting und in den Filmen wider. Goblins Musik bezeichne ich deshalb als sehr grafisch und kinematografisch. So beeinflusst die Musik in Argentos Werk das gesamte nachfolgende Horror-, Zombie- und Slasher-Genre sowie Teile des Heavy Metals. Das Fünftel-Titelthema von John Carpenters Halloween ist deutlich von Profondo Rosso inspiriert. Tarantino benutzt in Death Proof Fragmente aus Morricones Titelthema zu Vier Fliegen auf grauen Samt. Die Soundtracks von The Goblin werden zum erklärten Vorbild zahlreicher Metal- und Hardrock-Bands von Kiss bis Alice Cooper. Musiker wie Rob Zombie bearbeiten noch im 21. Jahrhundert Auszüge aus Argentos Soundtracks. So verdeutlicht Argentos Werk auch einen stilistischen Wandel in der Popmusik als Trägerin von Aggressionen. Schon Mitte der 70er Jahre sind Jazz und freie Improvisation zu schwach für den Schrecken der Bilder und müssen durch Synthesizer-Klänge und Rock ersetzt werden. Während die Ursachen für diesen Wandel sicher auch in der sozialen Funktion der jeweiligen Musikstile zu suchen sind, bleibt doch ein musikalisches Kriterium als Aggressionsvehikel konstant: die rhythmische Zielstrebigkeit. Und mit diesen abschließenden Worten würde ich auch auf das erste Interview überleiten. Ähnlich dem musikalischen Övre Goblins hört sich dieses auch von der schwedischen Prog-Rock-Formation Anima Mortis sehr grafisch an. Das Klangspektrum dieser noch recht jungen Band findet klar ihre Wurzeln bei Fabio Frizzi, Yes, Emerson, Lake & Palmer und die bereits erwähnten Goblin. Anima Mortis besteht aus vier Schweden, die ihren symphonischen Retro-Prog als Huldigung an alte italienische Horrorfilme verstehen. Seit der Gründung 2007 verbreitet die Band ihre dunklen Klanglandschaften auf bislang drei Studioalben. Alles rein instrumental, versteht sich, und in der Tradition von Goblin, Morricone oder der ebenfalls aus Schweden stammenden Morte Macabre. Doch möchte ich jetzt nicht groß ausholen, sondern dem Mastermind hier in Anima Morte, Fredrik Lingvall, selbst zu Wort kommen lassen. Hallo Fredrik, erstmal möchte ich dir und euch zu eurem aktuellen Album Upon the Dark and Stains gratulieren. Thank you. Animamurda erblickte ja 2004 das Licht der Welt und startete als elektronisches Soundprojekt. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2014 und ihr greift ja schon seit etlichen Jahren auf klassische Instrumente zurück. Deshalb meine erste Frage an dich, analog oder digital, welchen Sound bevorzugst du? Oder liegt die Antwort irgendwo dazwischen? It was hard work, of course, and a lot of instruments were recorded for this album. And the truth does lie somewhere in between, because I don't really care if it's analog or digital as long as it sounds good, because I like to work with both. But what I do prefer with analog instruments, especially like synthesizers and mellotrons, are that they're made to be played and tweaked for a specific purpose almost. And they're more prone to being more random in its behavior, which I like. Digital instruments usually are multi-purposed and a bit more predictable, but can be very effective and of course do things that analog couldn't really do. So this might sound a bit cliche, but it comes down to how you use the stuff and how, in which context it's supposed to be doing its thing, if you say. Weshalb habt ihr euch seit 2007 mit Viva Morta für eine reine Instrumentierung entschlossen? Was sprach denn gegen den Einsatz einer musikalischen Komposition mit Gesang? There never were a reason against vocals. It was just not on the table to use it at all, actually. We were supposed to be doing some kind of film music, and so we went with instrumentals. We use voices like instruments, but you know, not in the general pop song kind of style. Das führt mich auch gleich zur nächsten Frage. Vor wenigen Tagen habt ihr euer drittes Werk veröffentlicht. Wie muss man sich das Songwriting von der Idee zum fertigen Song-Album vorstellen? Wo liegen die Einflüsse oder nimmst du dir einfach einen beliebigen Film und greifst die Grundstimmung auf? It's very different. We seldom have a specific influence in mind when we write. We never say, let's write something like this song or something that sounds like this movie. Even though those associations can pop up along the way, but it's never intentional, and we usually just go with the flow when it comes to a certain atmosphere. Ehe wir uns den Fragen wie die kreative Instrumentierung im Film sowie die Weiterentwicklung Anima Mortis zuwenden, bringe ich euch ein Stück der zweiten Scheibe Face the Sea of Darkness näher. Dieser kleine musikalische Auszug lautet The Void of a Soul und fängt den Sound dieser Pop-Formation ganz gut ein, wie ich finde. Fabio Frisi, Ennio Morricone und Howard Shore waren gleichermaßen an der Renaissance der neuen Musik im Subgenre des Movie-Scores beteiligt, wie Stockhausen und Oscar Sala, die als Vertreter der neuen klassischen Musik gelten. Claudio Simonetti meinte in diesem Zuge, dass die von der Italo-Disco und Progressive Rock geprägten Jahre nicht nur die Blütezeit des Experimentierens in der Popmusik darstellten, sondern auch für eine kreative Instrumentierung im Film stehen. Würdest du diese Aussage unterstreichen? I don't have an opinion really, but I think perhaps the music were more creative and less of a product than it is now. I was young in the early 80s, so I can't really say how it went down, but I think decisions were made more freely back then. Ich verstehe eure Werke als Liebeserklärung an die späten 60er bis frühen 80er Jahre. Eine Assoziation zu Isao Tomita, Goblin, Emerson, Lake & Palmer und Yes kommt einen in den Sinn. Und natürlich unzählige Werke der Ära des Horror-, Thriller- und Sci-Fi-Films. Eure Songs leben ja stark von der Rhythmik, der Atmosphäre und der eingängigen Melodien. Deshalb die Frage an dich, wie hat sich dein oder euer Stil und Produktion im Laufe der Zeit entwickelt? Generally being a bit curious and not interested in repeating ourselves, I guess. I don't think it's the era in itself, actually, but a way of approaching music and atmosphere that we want to stay true to. The era in itself, though, had a lot of experimentation going on, and if we didn't choose to evolve, I think we would wind up pretty stale and uninteresting. One thing I like with Goblin so much is that they almost never sounded the same on any album, yet they have a very distinct character that is easily recognizable. And I think perhaps we do as well have some characteristic traits that you can tell it's Anima Morte. Seit gut 4 Jahren erfährt der New Retro Wave, Elektro Rock oder atonale Filmmusik eine Renaissance. Bands gründen sich, Soltan, Orgasmus Sonore, Sospetto. Und junge Künstler wie Powerclove, Carpenter, Brut und Kavinsky entdecken die Musik von Goblin, Carpenter, Frizzy und Shore, zumindest die frühe Phase, für sich. Wie erklärst du dir diese Faszination oder klammerst du das völlig aus? I don't know, the 80s were in many aspects a tasteless decade, but however, all things go in waves and when we tend to look back and just remember the good things. When we started out, there were actually very few bands who did this kind of music. But now I think younger persons are discovering these gems again. And of course, people my age want to experience the nostalgia. One thing I do think were more prevalent those days were the sense of melody in music. And perhaps that is what people are missing. 4 Jahre nach The Face, The Sea of Darkness erblickte The Nightmare Becomes Reality das Licht der Welt. Im Kern bleibt die musikalische Ausrichtung erhalten, die Arrangements jedoch bekommen mehr Farbe und dadurch wesentlich mehr Facetten. Ich habe mich deshalb für das titelgebende Stück des dritten Longplayers entschieden, weil dieser am ehesten die Atmosphäre bündelt und wiedergibt. Thank you. Und schon gehen wir mit großen Schritten auf die letzten Fragen zu. Deshalb Stichwort Film und Musik. Welche Pläne hat Anima Morte für 2015? Gibt es schon erste Anfragen von Filmproduzenten und Filmemachern? Und wie schaut es mit Live-Konzerten aus? Und welche musikalischen Projekte dürfen wir auch zukünftig von euch erwarten? We had a few contacts with film directors. Unfortunately, they didn't come about since we were quite busy working with the album last year. But if you're an interested filmmaker, so don't hesitate to contact us. We have quite an interesting collaboration coming up, but I think we'll reveal more on that early next year. Und damit bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir etwas Zeit genommen hast und für die Beantwortung unserer und meiner Fragen. Und wie immer hat der Gast natürlich das letzte Wort. Thanks for the interview. Check out our album, Upon Dark and Stains, and take care. Zum Ausklang unseres kleinen Interviews mit Anima Morte-Schöpfer Fredrik Klingwall erhaltet ihr von mir noch einen musikalischen Appetizer namens Ephemeris aus dem neuen Werk Upon Dark and Stains. Und wer noch mehr hören möchte, der sollte einfach mal Anima Morte im Netz besuchen. Auf www.animamorte.com oder animamorte.bandcamp.com findet ihr alles, was das Herz begehrt. Ansonsten könnt ihr auch in den Shownotes auf deep-red-radio.de stöbern. Dort haben wir alle Interpreten, Songs und die dazugehörigen Links gelistet. So, und nun sage ich euch Augen zu und Ohren auf. Hier kommt Anima Morte. We'll be right back. Zum Cinematic Music Label Cinebloid muss ich ja eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren. Schließlich habe ich dieses Jahr schon mehr als einmal vorgestellt. Aber ein Interview mit Gründer Alex Wank aus Österreich war mir bislang verwehrt. Bislang. Aber eines nach dem anderen. Seit der Gründung des Labels Cinebloid im Jahr 2012 kann Alex mittlerweile auf ein Repertoire von 18 Outputs und 10 Künstlern zurückblicken. Die musikalische Bandbreite liegt irgendwo zwischen den 60ern und 80er Jahren. Also die Zeit, die auch für mich die interessanteste Phase in puncto Musik und Film darstellt. Dabei fing das Label mit Künstlern wie Thelema, Malabimba und Orgasmo Sonora an. Letztgenannte spielen ähnlich den Labelkollegen Sospetto mit dem italienischen Thriller-Subgenre, dem Giallo, und seinen Merkmalen. Und wer jetzt immer noch mit Giallo, Argento, Goblin und Co. nichts anzufangen weiß, der sollte mal kurz auf unser kleines Audio-Tutorial hören. Ton ab! Giallo ist italienisch für gelb. 1929 wählt der Mailänder Verlag Mondadori diese Farbe für den Einband seiner Groschenkrimis. In den 60ern und 70ern übernimmt der italienische Film den Begriff Giallo und mit ihm eine Goldader, die über 200 Produktionen hinweg ergiebig ist. Den Krimi-Plot würzen die Regisseure mit einer Messerspitze Horror, ein bisschen Fantasy und sogar Erotik. Zu einem guten Giallo gehören Handschuhe und ein Trenchcoat aus schwarzem Leder, getragen von einem Mörder, dessen Identität erst am Ende bekannt wird. Keine Pistole, aber Messer, Rasiermesser oder Machete sind trefflich geeignet. Das Blut fließt in Strömen. Es gehört für gewöhnlich einer wenig verklemmten Dame. Das Ganze passiert in einem barocken Rahmen, möglichst einem verlassenen Landsitz. Entlehnt sind diese Elemente bei Hitchcock, der Inspirationsquelle der Meister des Giallo, als da wären Mario Bava, Dario Argento oder Lucio Fulci. Ihren Stil setzen sie allerdings vom Hitchcockschen ab und kreieren ein Genre mit eigenen Codes. Beispielsweise wimmelt es nur so von extremen Nahaufnahmen und Zooms, von komplizierten Kamerafahrten und einem schon grafischen Spiel von Licht und Schatten, von schreienden Farben und entsprechender Musik. Es wird so krass geschnitten, dass das Ganze bald an surrealistische, wenn nicht gar Experimentalfilme grenzt. All das geschieht aus einem einzigen Grund. Die spektakuläre Inszenierung des Konflikts zwischen Eros und Thanatos. Erotische Szenen sind gefilmt wie Mordszenen und umgekehrt. Die meisten Dinge, die für die Story eine Rolle spielen, sind eigentlich Fetische und von massiver sexueller Symbolik. Vom Erforschen der Lust bis zu Blutspritzern. Der Film trifft den Nagel auf den Kopf. Mittlerweile hat sich die Labeldiskografie dahingehend verändert, als dass das Spektrum weit über den Italo-Sound hinaus gewachsen ist. Soltan, Oscillotron oder der kürzlich ins Programm aufgenommene Videogram werden stark vom synthetischen Klang der 80er Carpenter-Ära eingenommen, wiederbelebt und frisch ins Jahr 2014 transportiert. Ich selbst habe Cinebloid erst gegen Herbst 2012 für mich entdeckt und auf der ersten Cinestrange, damals mit Stargast Dario Argento und Claudio Simonetti, einen Kontakt geknüpft. Seitdem begleiten mich die Künstler durch den Alltag und euch bisweilen durch einige Shows bei Deep Red Radio. Nun denn, sicherlich Labels und Vertriebe, die sich dem Soundtrack verschrieben haben und Re-Release anbieten, gibt es ja zuhauf. Aber den richtigen Moment zu ergreifen und neue Künstler zu etablieren, darf man durchaus das Prädikat herausragend originell anheften. Cinebloid verstehe ich deshalb als ein Label, das sich hauptsächlich kinematografischer Musik verschreibt, die unabhängig von einem visuellen Medium funktioniert. Und das wiederum ist eine Richtung, die sich erst in den letzten 2 Jahren zu entwickeln begann. Höchstwahrscheinlich auch durch das internationale Presseecho, das sich nach wie vor und zu Recht positiv zu Cinebloid äußert. Doch bevor ich weitere Fakten runterleihe, überlasse ich lieber Alex Wank das Wort. Hallo Alex, ich habe ja bereits mit einem Motor aus Schweden über den warmen Klang des Analogen gesprochen. Und dies führt mich unweigerlich zu dir und deinem Cinematic Music Label Cinebloid. Darum gleich als erste Frage, passend zum digitalen Zeitalter, bevorzugst du eher den digitalen Sound oder den kernigen Analogklang? Oder vielleicht sogar beides? Ja, ich persönlich bevorzuge natürlich analog, aber der Grund ist natürlich auch, weil ich ein Vinylsammler bin, ein audiophiler Mensch bin seit ich denken kann. Und auch Musik aus dieser Epoche quasi bevorzuge ich ja prinzipiell eigentlich nur Sachen aus den 70ern und vielleicht auch frühen 80ern und auch 60ern natürlich. Und habe da eigentlich auch analog produzierte Platten. Da würde jetzt ein digitaler Sound eigentlich keinen Sinn machen. Ich verstehe es aber vollkommen, bei modernen Sachen wird wahrscheinlich eine digitale Version vollkommen ausreichend sein, auch weil sie so aufgenommen wurde und weil sie auch so gedacht ist. Aber wenn man etwas auf diesen alten Sound hält und wenn man auch die Voraussetzungen hat, sprich die Verstärker, die richtigen Kabeln, Boxen, Raumakustik, dann macht analog definitiv mehr Sinn. Ja, und vor allem, wenn man jetzt alte Sachen hört und das auch so schätzt, und ich glaube nicht, dass etwas analoges aus den 70ern angenommen, digital aufbereitet, da dieses Klangerlebnis widerspiegelt oder wiedergibt wie die Vinylplatte. In meiner Einführung zu diesem Special habe ich schon kurz ein paar Worte über Cineploid fallen lassen. Nun würde ich gerne ins Detail gehen und mehr über die musikalischen Wurzeln, den Werdegang und deine Liebe zur Filmmusik sprechen. Deshalb geht die Frage an dich. Wer ist Alex Wank? Wie und warum kam es zur Gründung von Cineploid? Mich würde auch speziell interessieren, ist die Idee aus einem Bauchgefühl heraus entstanden und gab es auch Bedenken? Ich denke da besonders an die jahrelange Schieflage der Musikindustrie. Ja, die Gründung von Cineploid reicht zurück auf den Januar 2012. Natürlich mit einer Vorgeschichte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Projekte, die fertig waren oder die gerade fertig wurden. Und habe mir 2011 halt gedacht, wo kann man das eigentlich veröffentlichen? Gibt es da Plattformen dafür? Gibt es da Labels etc.? Die gab es damals nicht und deswegen habe ich mich spontan entschlossen, ohne da irgendwie an irgendwas darüber nachzudenken, dieses Label zu gründen. Und ich hatte Telema und ich hatte Malabimba, ich hatte den Fuji Tribute schon im Hintergedanken. Und ich hatte auch schon Gespräche mit Frank von Orgasmo Sonore, der im Herbst 2011 seine erste Platte in eigener Regie veröffentlicht hat. Dadurch hatte ich quasi ein Startprogramm. Und wie ich das angekündigt habe, Mitte Januar, hat sich dann durch Zufall über einen Freund von mir der Kontakt zu Soltan ergeben, die auch gerade ihr Album fertiggestellt haben oder fertigstellten und dadurch gar nicht mehr suchen mussten, weil ich ihnen das angeboten habe. Und dadurch war Soltan im Januar schon mit im Boot und wirklich in der gleichen Woche, wo das geschah, hat sich Suspekten gemeldet, die eben so erste Postings von mir gelesen hatten in Filmform. Und die mich kontaktiert hatten und meinten, sie haben auch etwas, was mich vielleicht interessieren könnte, Demoaufnahmen. Und das war dann eigentlich so gut schon, dass ich sofort zugesagt habe. Und ich hatte wirklich im Januar ein Programm fürs ganze Jahr schon beisammen. Und ja, im Zuge dessen ist es dann immer mehr geworden und immer perfekter für mich. Und dadurch war eigentlich der Start. Obwohl, man muss es schon sagen, mit Januar 2012 war in kürzester Zeit ein wirklich schönes Programm beisammen. Und ich kann mich da wirklich glücklich schätzen, weil ich wirklich auch durch Zufall tolle Künstler kennengelernt habe und eine tolle Aufstellung an unterschiedlichen Projekten, die eine gemeinsame Idee verfolgen. Und dass dieses Programm oder dieses Label oder diese Linie so und so ein totales Nischenprogramm ist, erleichtert auch mir das die Problematik des Verkaufs, ja, von Tonträgern, weil das ist so nischig, ja, dass die Leute, denen das gefällt, die kaufen Vinyl, die fördern das, die wollen das haben auf dem Plattenteller. Das sind wahrscheinlich Leute, so denke ich mir, die eben die alten Zeiten gut finden, die Videokassetten noch kennen, die Film gut finden und die auch Vinyl gut finden. Und ich mache mir da jetzt keine Gedanken wegen Absätzen und die Musikindustrie ist eigentlich nicht wirklich, betrifft mich und meine Künstler nicht wirklich, sag ich mal. Ja. Und die Plattform ist echt toll und ist genauso geworden, wie ich mir das eigentlich erwünscht oder erträumt hatte. Und das noch in wirklich kurzer Zeit. Und wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Ich schätze mich wirklich sehr glücklich und auch zufrieden, mit so tollen Künstlern zusammenzuarbeiten und wirklich schöne Veröffentlichungen auszubringen. Bevor wir weiter ins Detail gehen und über den Entstehungsprozess einer Platte und die dazugehörigen Kriterien reden, bekommt ihr erst einmal ein Stück der aktuellen Sultan-EP 60 Minute Zoom auf die Ohren. Dieses hört auf den Namen Antonius Block und führt uns zu Ingmar Bergmans Das siebte Siegel aus dem Jahre 1957. Thank you. Angefangen hat ja alles mit Falema, Malabimba und den Omacho EPs. Später folgten unter anderem noch großartige Formationen wie Orgasmo Sonore, Soltan und Sospetto. Welche Kriterien müssen die Künstler bei dir mitbringen, um ins Programm aufgenommen zu werden? Und wie schaut der Entstehungsprozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zur fertigen Platte aus? Ich denke, ein Künstler muss die gleichen Visionen haben, die gleichen Einflüsse vielleicht auch und die gleich aus der gleichen Zeitepoche irgendwie seine Ideen schöpfen. Und dann erfüllt er automatisch die Kriterien, ja, um jetzt bei Snippler was rauszubringen. Wenn man einfach diese gleichen Einflüsse hat, dann kann man eigentlich Sachen gar nicht anders sehen und hören, wie ich, denke ich mir. Und ich gehe davon aus und ich bin überzeugt davon, dass alle Künstler, die auf meinem Label sind, sehr, sehr ähnlichen Geschmack haben, was Musik und Film betrifft, und das dann auch adäquat umsetzen. Und ich habe bei den meisten oder bei allen Projekten, die ich rausbringe, bin ich einfach begeistert. Ja, von der ersten Minute an. Es beeindruckt mich, es gefällt mir, es erfüllt das, diese Vision, die ich habe. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die so viel anders jetzt da denken und so viel andere Musik hören und so viel andere Filme sind wie ich. Deswegen, ich sage, der Nenner dann ein der gleiche. Ne? Auch wenn die ganzen Künstler dann doch sehr unterschiedlich klingen, so wie sie ihre Musik realisieren, im Endeffekt ist das Ziel dasselbe, denke ich mir, bei allen, und dadurch erfüllt es das, was es braucht, um besinnbar zu sein. Der Entstehungsprozess ist unterschiedlich. In manchen Fällen bekomme ich Demos zugeschickt, die mich begeistern können. In anderen Fällen ist die Platte schon komplett fertig und derjenige sucht nur meine Plattform. Also das ist unterschiedlich. Und wenn das schon fertig ist, dann geht das eigentlich recht schnell. Dann kann man das in ein paar Monaten später schon realisieren. Die musikalische Palette bei Cineploid wird ja hauptsächlich von den 60er bis 80er Jahre Sound der Morricone, Goblin und Carpenter Ära geprägt. Mittlerweile lassen sich ja auch nicht klar definierbare Scheiben im Cineploid Spektrum erkennen. Ein Beispiel hierfür wäre das aktuelle Falema Album und Lucio Porto's Scheme. Beides sind zwar Soundtracks oder dadurch beeinflusst, aber wer hier die typische Giallo-Ware bei Cineploid erwartet, wird wohl nicht fündig werden. Ich persönlich mag ja die beiden Release. Da stellt sich einem die Frage, ob sich vielleicht Cineploid im Laufe der Jahre geöffnet hat oder stand für dich von jeher fest, dass du die ausgetretenen Pfade der momentanen Musikstyles à la Dreamwave und Italo-Disco umgehen möchtest? Also ich sehe das gar nicht so, wie du das beschreibst. Ich finde nicht, dass wir so eingehängt auf Carpenter, Goblin, Morricone waren. Ich finde, dass das Programm von Cineploid von Anfang an sehr breit gefächert ist und irgendwie alle möglichen Richtungen des Film-Soundtracks beinhaltet. Und das ist ja das Wichtige und das Interessante daran, dass da jeder Künstler ganz anders rangeht, dass die Kompositionen ganz anders verlaufen, dass die Instrumentierung sehr, sehr unterschiedlich ist von Künstler zu Künstler und dass deswegen auch sehr unterschiedliches rauskommt dabei. Aber sie haben ein gemeinsames Ziel und das ist eben dieses Cinematic, wie es in Englisch schon heißt, Cinematic Music zu erschaffen. Und ich habe da jetzt keine Vorgaben für niemanden. Es muss einfach das erfüllen und ob das jetzt von wem das beeinflusst ist, ist vollkommen egal. Und dass Morricone, Carpenter und Goblin natürlich große Einflüsse für alle wahrscheinlich waren, ist klar. Ne? Aber deswegen müssen sie nicht so klingen. Ich bin da wirklich offen und Italo Disco und Dreamwave, ich weiß jetzt gar nicht, was Dreamwave ist, aber ist nicht wirklich mein Ziel oder meine Musik. Ich habe das ja vorher schon erklärt. Also wenn man diese Vision, die ich habe, auch teilt, ja, oder auch hat, und ich behaupte, dass all meine Künstler diese haben, sehr, sehr ähnlich haben, und deswegen passt das alles gut zusammen. Und es gibt da wirklich sonst keine anderen Vorgaben. Bevor wir uns Alex Plen für 2015 widmen, spiele ich noch eine kleine Komposition aus Sospetto's 2012er Debütwerk. Hier kommt Uccellare, die Falkenjagd. Thank you. Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Ein weiteres Detail, was mir im Laufe der Jahre aufgefallen ist, dass sehr wenig über die Künstler deines Labels bekannt ist. Basiert dies auf Wunsch der Künstler oder vertrittst du eher die Meinung, dass die Musik im Vordergrund stehen sollte? Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber wahrscheinlich, ja, du hast eigentlich recht, ja, aber das sieht nur so aus für dich, war nicht so beabsichtigt, weder von mir noch von irgendeinem Künstler. Dass die Musik im Vordergrund steht, ist wahrscheinlich klar. Aber ich habe da jetzt auch keine Vorgaben mehr. Die Musik ist sonst so schon sehr visuell, animierend, und das Artwork an sich soll natürlich auch dann noch in die richtige Richtung leiten und muss auch stimmig sein. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt Bandfotos brauchen oder irgendwelche, ja, wenn man das aus der herkömmlichen Rockmusik oder Musik kennt. Aber ich brauche das gar nicht sagen, die Künstler machen das dann so, wie sie wollen. Und es ist dann eigentlich so, wie es, eigentlich haben alle einen ähnlichen, da auch da wieder eine ähnliche Herangehensweise und auch eine ähnliche Art der Präsentation. Ich habe da eigentlich nichts dazu beigetragen, und irgendwie auch hier sieht man, dass sich das alles schön, dass alles schön zusammenpassen. Ne? Also, ich weiß nicht, vielleicht sollte man noch ein bisschen mehr über die Künstler schreiben, aber ich glaube nicht, dass es da jetzt Bildmaterial braucht. Großartig. Die Musik ist ganz klar im Vordergrund. Und damit kommen wir auch schon fast zu den letzten Fragen dieses kleinen Interviews. 2014 neigt sich dem Ende zu, und da stehen natürlich ein paar Fragen klar auf der Hand. Was ist für das kommende Jahr geplant? Irgendwelche Wünsche für 2015? Wird es neue Bands bei Cineploid geben? Gibt es eventuell ein paar Kooperationen zwischen Cineploid-Künstlern und Filmemachern? Und sind vielleicht ein paar Live-Shows geplant? 2015 haben wir wieder einige Veröffentlichungen. Es stehen jetzt 4 Stück an, die in den nächsten 4-5 Monaten erscheinen. Das ist die neue Casa Sonore. Das ist ein neues Sospetto-Album, ein Konzeptalbum. Eine Doppel-LP, wo jede Seite ein Filmgenre, ein unterschiedliches Filmgenre beinhaltet. Es wird die Omaggio an den Rizzo Delani kommen, es wird ein Tribute-Platte von Telemach kommen an den Film Network. Das sind einmal die nächsten 4. Aber es werden noch mehrere kommen dieses Jahr natürlich. Künstler kann sich immer was ergeben, wie es der Teufel will. Letzte Woche hat mich wer kontaktiert, den ich absolut auf den Platz sehen kann oder hören kann und mit dem ich mir jetzt gerade die Dinge ausmache. Also ein neuer wird ziemlich sicher 2015 kommen. Man weiß ja nie, wer auf einen zutritt. Also man findet dafür alles offen. Aber fix kann ich nur sagen, oder relativ fix ist ein Künstler, da möchte ich aber noch nichts dazu sagen, erst wenn es wirklich nur Dach und Fach ist. Kooperation mit Cineplot-Künstlern und Filmemachern wäre schön. Bis jetzt hat sich noch nie was ergeben, zumindest nicht wirklich was ergeben, also Kleinigkeiten. Es gibt immer wieder mal Gespräche, aber das ist alles ein bisschen schwierig, noch kostenintensiv, deswegen muss man schauen, was sich ergibt. Verdient hätten es viele, finde ich, aber wird die Zeit weisen. Live-Shows, das ist ein bisschen schwieriger als Thema. Es gibt eine Band, natürlich Soltern, die einzige wirkliche Band auf Cineploid, und die ist gebucht für Roadburn dieses Jahr, was mich sehr freut. Außerdem spielen sie immer wieder mal Shows in England. Ich hoffe, dass da auch sich ein bisschen mehr tut. Die anderen Projekte sind teilweise ja Ein-Mann-Projekte oder Studioprojekte mit verschiedenen Studienmusikern. Da muss man halt schauen, es ist halt nicht so leicht zum Realisieren live. Es muss ja auch eine Nachfrage da sein oder auch ein Interesse und ein Publikum da sein. Aber es wäre schön, vielleicht mache ich da ein bisschen mehr in der Richtung. Es gibt sicher das ein oder andere Projekt, was auch live realisierbar wäre. Und vielleicht kann man mal was machen, auch ein Cineploid-Event. Mal schauen, was die Zeit bringt. Ich werde mir da sicher was überlegen. Aber wichtig ist einmal, dass Soltan da in den Gängen kommt, und Roadburn ist sicher der richtige Weg. Und sonst wird die Zeit wirklich weisen, was für neue Acts kommen. Also ich bin da wirklich offen und ich lasse mich auch selbst überraschen. Ja? Aber ich bin gespannt. Und damit bedanke ich mich bei dir, Alex, für das kleine, aber feine Interview und dass du im Weihnachtstrubel noch etwas Zeit übrigen konntest. So, und das letzte Wort liegt bei dir. Vielen lieben Dank dir, Tobe, für dieses Interview. Immer wieder wichtig, dass Radiostationen Cineploid spielen. Wirklich die beste Unterstützung, denke ich mir. Ich freue mich auf 2015, es werden tolle Sachen kommen. Ich bin gespannt, was noch auf uns oder auf mich zukommt. Ich bin da offen für alles und lasse mich auch selbst gerne überraschen. Und freue mich schon. Und es wird ganz sicher wieder ein gutes Jahr werden für uns, weil ich weiß und weil ich schon auch gehört habe, was auf uns zukommt, teilweise zumindest, und das ist alles wirklich sehr, sehr gut und sehr interessant und sehr spannend, und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was das Jahr bringt, und bin überzeugt davon, dass es viel Gutes bringt. Tschüss! Als passenden Abschluss habe ich für euch Orgasmo Sonoris Confronto aus der Feder von Paolo Renosto aka Lisimann rausgesucht. Und falls ihr auf den Geschmack gekommen seid, dann geht doch einfach auf www.cineploid.com. Dort findet ihr alle eben gespielten Künstler, weitere Informationen und den einen oder anderen Videoclip zum Reinhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Nach Anima Morte sowie Alex Wank und Cineploid wende ich mich nun als letzten Punkt dem synthetischen Klang zu. Und meine Vorliebe für Carpenter wisst ihr ja schon. Deshalb brauche ich da nicht nochmal nachzustarren. Naja, ganz lässt es sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Aber fangen wir von vorne an. Zur Rückkehr der symphonischen Filmmusik kam es ja Ende der 70er Jahre. Maßgeblich verantwortlich war dafür, neben der opulenten Musik für das aufblühende Genre des Katastrophenfilms, vor allem der Filmkomponist John Williams. In seiner Musik für das Blockbuster-Kino der beiden jungen Regisseure Steven Spielberg und George Lucas ließ er den Klang des Golden Age wieder auferstehen. Dabei hätte sich Williams bei der Musik zu Star Wars auch anders entscheiden können. Denn zeitgleich mit der Renaissance der symphonischen Orchestermusik entwickelte sich aus den elektronischen Musikexperimenten der 40er Jahre die synthetische Filmmusik. Während Komponisten wie Wendy Carlos, zum Beispiel bekannt durch ihre Arbeit bei Clockwork Orange und Shining, oder Vangelis, die Stunde des Siegers und Blade Runner, symphonische Musik mit dem Synthesizer nachzeichneten, begannen andere Komponisten synthetische Musik mit orchestraler Musik zu kombinieren. Soweit, so bekannt. Nun schreiben wir das Jahr 2015 und die Retrowelle, tja, ergreift nicht nur die Mode- und Kunstwelt, nein, auch die Musikszene. Leider. Nebst Retro-Rock und Coldwave erstarkt seit einiger Zeit auch eine recht neue Richtung, die sich aus verschiedenen Versatzstücken zusammensetzt. Die Rede ist vom Synthwave. Synthwave ist eine Form der elektronischen Musik, die den größten Teil seiner Inspiration in der Synthesizer-Musik und Popkultur der 80er Jahre wiederfindet. Musikalisch ist Synthwave häufig von instrumentaler Form und bedient sich futuristischer Themen. Die vom House beeinflussten harten Drums finden dann oft den Weg in diesen Stil. Und dieser orientiert sich an einer Vielzahl von Genres, die ihren Ursprung wiederum in den 80er Jahren haben und sich einer Mixtur aus Synthpop, Progressive Rock, Electro und Italo-Disco sowie anderen Derivatenstilen bedient. Die meisten Synthwave-Werke werden in der Regel einem Stil, ähnlich wie bei einem Film, Filmmusik, Fernsehen, Musik oder Videogame zugeordnet. Der visuelle Teil des Synthwave ist ebenso wichtig wie die Musik. Da diese meist sehr grafisch wirkt, überträgt sich dieser Aspekt auch auf die gestalterische Komponente der Veröffentlichung. Besagtes Design ist stark von Filmen, insbesondere Science-Fiction- und Actionfilmen wie Blade Runner, Escape from New York und Terminator, TV-Serien, wie zum Beispiel Miami Vice und Knight Rider, sowie Videospielen und anderen Elementen der 80er Kultur geprägt. Der Ursprung des Synthwave geht auf die französische Elektrohaus-Szene in Mitte der 2000er Jahre zurück. Künstler wie Kavinsky kombinierten Hausmusik mit Elementen des 80er Elektropop. Bald darauf griffen auch andere französische Acts wie College, Anorak, Minotaur Rose, Daft Punk oder Rob diesen Stil auf und setzten den Trend fort. Mittlerweile hat dieser Stil auch seinen Weg in Hollywood-Produktionen wie zum Beispiel Drive oder in das Maniac-Remake von 2012 gefunden. Natürlich auch in Videogames, wo im Speziellen Hotline Miami und Far Cry Blood Dragon zu erwähnen wäre. Seit Mitte der 2000er Jahre haben sich auch viele Plattenfirmen diesen Sound gewidmet. Die wichtigsten hierbei wären das französische Label Valerie, das amerikanische Label Italians Do It Better Records, das kanadische Label Rosso Corsa Records und das neu gegründete Berliner Label Giallo Disco. Und eine ganze Menge weiterer Online-Plattformen, wie zum Beispiel Nu Retro Wave oder Electronic Rumors. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Gast in diesem Special. Mit der Kombination aus eben schon erwähnten Hotline Miami, Frankreich und 80er Sci-Fi-Action beglückt gegen Ende 2012 ein Newcomer und Senkrechtstarter namens Carpenter Brut die Elektro-Rock-Szene. Bislang erblickten drei EPs das Licht der Welt und diese haben es in sich. Die Musik liegt irgendwo zwischen Giorgio Moroder, Daft Punk und, wie der Name es schon verrät, John Carpenter. Und diese Mixtur wirkt so frisch in dieser etwas eintönigen Synth-Szene, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass sich Games-Publisher, Filmemacher oder der eine oder andere populäre Club um den Herrn reisen. Tja, und was soll ich sagen? Wir haben ihn bekommen. Allerdings mit der Vorgabe, seine wahre Identität nicht preiszugeben. Deshalb komme ich nicht umher, Sibis Stimme etwas zu verfremden. Doch dafür haben wir den großartigen Felix Jansen als deutschen Off rangeholt. Aber am besten ist, ihr hört einfach mal selbst rein. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wer verbirgt sich in der Carpenterbrut oder ist das ein Geheimnis? Und wie schaut's eigentlich mit deinem musikalischen Werdegang aus? C'est un secret. Je préfère rester plutôt anonyme. Je vois pas l'intérêt de dire qui je suis. Das ist ein Geheimnis. Ich bevorzuge es lieber, unbekannt zu bleiben. Ich habe auch kein Interesse daran zu sagen, wer ich bin oder wo ich herkomme. Ich bin unbekannt und glaube, dass die Musik wichtiger ist als der Name oder irgendein Gesicht von einem Musiker. Das wird auch so bleiben. Mir gefällt der Gedanke, den Leuten keine Details über mich zu verraten. Außerdem bin ich prinzipiell der Meinung, dass es die Leute gar nichts angeht. Das bleibt so und amüsiert mich auch zum Teil. Vor Carpenter Brut habe ich andere Sachen gemacht, davon war aber nichts wirklich spannend. Seit einer gewissen Zeit mache ich dieses Projekt, weil es mir Spaß macht und ich werde es so lange machen, wie es mir auch selbigen bereitet. J'ai fait d'autres choses avant, mais rien de passionnant. Voilà, puis un jour j'ai fait Carpenter Brut pour m'amuser, puis ça continue à m'amuser. Voilà. Wie muss man sich eigentlich das Songwriting bei dir von der Idee zum fertigen Song vorstellen? Wo liegen deine Einflüsse oder nimmst du dir einfach einen beliebigen Film, greifst die Grundstimmung auf oder liegt das immer einem Konzept zugrunde? Zudem würde ich gerne etwas über die verwendete Hardware wissen. Benutzt du hauptsächlich den PC oder greifst du auch auf physische Instrumente, also Synthesizer, Bass, Schlagzeug und so weiter zurück? Les EP à chaque fois je les fais en fonction de d'une idée générale. Le premier c'était un peu les films d'horreur, voilà, c'est parti un peu sur tout ce qui est Carpenter, ces films, les films de zombies, de machin, bon voilà, c'est parti ça. Après le deuxième, il était un peu plus axé sur Meine EPs entstehen immer unter dem Eindruck einer allgemeinen Idee. Die erste EP orientierte sich ein bisschen an Horrorfilmen, angefangen bei Carpenter bis hin zu Zombiefilmen. Der Schwerpunkt der zweiten EP lag dann mehr auf dem Polizei- und Actionfilm. Die zweite sollte einfach mehr Eier haben und gewalttätiger wirken als die erste. Die letzte schließlich entstand im Spirit eines Finales meiner Trilogie. Ein bisschen unter dem Eindruck des Endes der Welt, dem Ende eines Zykluses oder Kreises. Den Gedanken findet man dann später auf dem Cover oder in den Stücken wieder. Aber diese Ideen sind nur Ausgangs- und Wegpunkte, die ich mir ausgesucht habe, um nicht ins Blaue oder Unbekannte hinein Musik zu machen. Man sollte sich eh keine großen Grenzen stecken, sondern lieber kleine, damit man schneller vorankommt. Denn wenn du im Nichts anfängst, kommst du auch am Ende im Nichts an. Ich arbeite nur mit einem MacBook, einem Musikprogramm, einigen Plugins, nichts Besonderes, Zeug, mit dem jeder arbeitet. Ich habe auch keine 30.000 verschiedene Oldschool-Synthes und ich besitze auch absolut keine Platte. Ich habe kein außergewöhnliches Zeug, was nicht jeder im Laden kaufen könnte. Voilà, j'ai pas 30.000 synthés vintage chez moi, j'ai absolument que dalle. J'ai que des trucs roots, c'est ce que n'importe qui peut s'acheter dans le commerce. Also, wenn John CB kein ungewöhnliches Zeug hat, dann eben ich. Denn jetzt bekommt ihr erst einmal den Opener der ersten EP aus dem Jahre 2012 auf die Ohren. Hier kommt Carpenter Brut mit Escape from Midwich Valley. We'll be right back. Ich verstehe deine Art von Musik als Liebeserklärung an die späten 70er bis frühen 90er Jahre. Das mag jetzt vielleicht etwas komisch klingen, aber bei deinen Songs bekomme ich das Gefühl, als ob es sich um eine Art musikalisches Kokain handelt. Ein Rausch und ein erhabenes Gefühl stellt sich da bei mir ein. Eine Assoziation zu Daft Punk, The Prodigy, Dada Yakuza oder Justice kommt mir da zum Beispiel in den Sinn. Deine Songs leben ja stark von der Rhythmik, treibenden Beats, simplen Melodien, die immer wieder, aber leicht abgewandelt, eingesetzt werden. Deshalb die Frage an dich: Wie hat sich dein Stil und die Produktion im Laufe der Jahre entwickelt? Wie stellst du sicher, dass du dem Zeitgeist dieser Film- und Musikära weiter treu bleiben kannst, ohne gefährlich abzuschweifen oder dich gar zu wiederholen? Oui, j'essaye de faire une musique qui donne envie aux gens de gueuler. Je me dis, j'aimerais bien que les gens, quand ils l'écoutent, ils ont envie de se mettre à courir et à gueuler dans la rue ou dans où ils veulent d'ailleurs. Ich sage zu mir, ich hätte gern, dass die Leute, wenn sie meine Musik hören, den Drang verspüren, wegzurennen oder auf der Straße rumzuschreien. Ob meine Musik musikalisches Kokain ist? Sie ist vielleicht wie eine Art Schlag oder ein Boost oder so. Da ich selber keine Drogen nehme, kann ich also nicht behaupten, dass ich denselben Effekt hätte. Vielleicht hat sie das, keine Ahnung. In jedem Fall glaube ich, dass die Leute dazu ausrasten können. Wenn du Musik machst, ist es immer das Ziel, dass die Leute etwas beim Hören empfinden. Wenn sie dabei etwas durchdrehen, verrückt werden, dann glaube ich, dann ist das cool. Also es stimmt, dass ich viel mit Techno oder Electrobeats arbeite, mit binären Beats, die ein bisschen so klingen wie Boom, Chuck. Das ist die Grundlage. Ein wenig Rhythmik ist der unmittelbarste Aspekt meiner Musik, wie ein guter alter Jazz oder Funkbeat oder so. Das ist die Grundlage, damit die Leute zappeln oder mit den Füßen wippen. Die Melodien sind einfach. Weil ich mir sage, ich habe keinen Sänger, keinen Gesang, aber die Leute sollen sich etwas merken von dem, was ich mache. Es gibt keinen Refrain, den man mitsingen kann. Daher versuche ich, eine Art kleine Melodie zu haben, eine etwas infantile, limitierte und manchmal auch ein bisschen bekloppte Melodie, die mir aber in jedem Fall gefällt. Auf diese Art und Weise gibt es etwas, was sich die Leute merken und unter der Dusche singen können. Wie man Carpenter Blut unter der Dusche singen kann? Mit einfachen Melodien. Wie sie mein Junge ab und an singt. Vielleicht, weil er auch sie lustig findet. Wie ich dieser Ära treu bleibe, ich brauche meine Erinnerung an diese Ära, um wieder in sie einzutauchen. Von Zeit zu Zeit mache ich aus Spaß eine kleine 80er-Session, aber mehr auch nicht. Wichtiger sind meine Erinnerungen an die Zeit, als ich ein Jugendlicher war. Ich weiß aber auch, dass ich mich ein wenig im Stil weiterentwickeln muss, weil ich mir sonst irgendwann selber auf den Wecker gehen würde. Wenn ich immer nur das gleiche Zeug mache. Außerdem sollte ich die Klasse haben, danach auch mal was ganz anderes zu machen. Aber jetzt mache ich, was ich kann und versuche weiterzukommen. Wir werden sehen, wo das hinführt. Ich habe jedenfalls keinen festen Plan. Après, il faut que j'ai le niveau aussi pour passer à autre chose. Donc pour l'instant, voilà, je fais ce que je sais faire en essayant de pousser un peu plus loin. Et puis on verra bien où ça nous mène. De toute façon, j'ai rien de prévu là. Claudio Simonetti meinte in einem kurzen Gespräch mit mir, dass die von Italo-Disco und Progressive Rock geprägten Jahre die Blütezeit des Experimentierens darstellen. Fabio Frizzi, Morricone, Howard Shore waren ja ebenfalls an der Renaissance der neuen Musik beteiligt. Jetzt, ca. 25 Jahre nach dem vermeintlichen Tod des synthetischen Klangs und dem inflationären Einsatz des orchestralen Scores, gibt es ja wieder eine richtige Welle an Retrowave-Projekten. Selbst die Filmbranche bedient sich ja gerne diverser Musikkünstler und Komponisten wie Rob oder Cliff Martinez. Daher würde ich gerne von dir wissen, worin für dich die Faszination in diesem Subgenre der elektronischen Musik liegt? Oder siehst du das allgemeine Interesse eher als momentan Trend oder gar Wiedergeburt 2.0? Oui, il y a de... Alors moi, je connaissais pas du tout cette scène quand je suis rentré dedans. Hein. J'avoue que synthwave, tous ces termes-là, outrun, je connaissais pas. Donc du coup, j'ai découvert avec le temps. Bon, de toute façon, c'est cyclique la musique. Hein. Tous les, je sais pas, 5 ans, 6 ans, on ressort un vieux truc. Als ich damals neu in die Szene kam, wusste ich nichts darüber. Ich gebe zu, dass ich Begriffe wie synthwave noch nie gehört hatte. Aber ich habe sie mit der Zeit für mich entdeckt. In der Musik ist es immer wie in einem Kreislauf. Alle 5 Jahre werden irgendwelche alten Sachen wieder rausgekramt, die irgendwann mal cool waren. Wie auch immer, es sind die coolen Sachen, die wiederkommen und nicht der Mist. Niemand erinnert sich heute mehr an Rondo Veneziano. Man versucht das Beste zu nehmen, was die 70er so alles zu bieten hatten. Das Problem ist, dass sich dabei nicht zwangsläufig ein bestimmter Geisteszustand ergibt. Das heißt, wir leben nicht mehr in dieser Epoche und wir haben nicht mehr dieselbe Stimmung oder Atmosphäre um uns herum. Ich glaube, dass es die Musik der 80er ist, die uns mehr berührt. Die 80er, das war sehr von Amerika beeinflusst. Das war die Zeit von Reagan, Schwarzenegger, Stallone und Co. mit ihrer Attitüde des wir ficken alles, wir ficken die ganze Welt, wir sind die Stärksten. Also wenn du dahin gelangst, Musik zu machen, die sich an den 80ern orientiert, dann nur der Erinnerung wegen und nicht aus anderen Gründen, weil sich ja zudem auch die Mentalität der Leute verändert hat. Zurzeit ist es ein wenig langweilig. Nichtsdestotrotz waren die 70er und 80er eine Ära. Ich war noch nicht sehr alt in den 70ern. Es war ein wenig die Zeit, die die größte Experimentierfreudigkeit mit sich brachte. Die Leute waren freier in ihren Köpfen, waren glücklicher als heute. Sie waren zu allem bereit, für jeden Unsinn zu haben. Der experimentelle Rock von damals ist nicht wirklich mehr mit dem von heute zu vergleichen. Das ist zwar immer noch Rock, der die Soundexperimente der 70er und 80er zum Vorbild hat, aber nichts wirklich Neues. Man kreiert zwar größere Dinge, aber im Grunde wird immer nur recycelt. Im Verhältnis zur Filmindustrie gibt es jüngst die Tendenz, nichts Neues mehr zu erfinden. Jüngst heißt seit 20 Jahren, ach nein, das geht zu weit, seit 10 Jahren. Ähnlich wie in der Musik werden auch hier gute Remakes herausgebracht oder Filme, die sehr gut den Charme der 80er versprühen. Die Leute wollen zurück in eine Ära, die feierlicher war, unbekümmert und wo man mehr Spaß daran hatte, irgendwelches Zeug zu machen. Letztendlich ist es aber nur ein ständiger Kreislauf, der ab und an ins Stocken gerät. Dann haben die Leute wieder die Nase voll und in ein, zwei Jahren werden die 90er Jahre wiederkommen und danach die 2000er. Dieses Prozedere wird sich so lange wiederholen, bis die Leute merken, dass man auf keinen grünen Zweig kommt. Und erst ab diesem Punkt wird die Kreativität einsetzen. Die Musik, der Film, qui va s'essouffler, hein, comme tout, comme à chaque fois. Les gens vont avoir marre, et puis dans un an ou deux, on va repasser aux années 90, et puis après aux années 2000, et puis. Puis je pense qu'on est mal barré parce que plus ça va, moins ça va, quoi, qualitativement. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent et puis c'est cool en même temps. Voilà. Und bevor wir uns auf die letzten Fragen stürzen und die Pläne für 2015 erläutern, werfe ich noch schnell das Final der ersten EP in den Player. Drum, Kopf aus, Ohren auf mit Le Perf. We'll be right back. Der Soundtrack und die Kreativität sind schon mal gute Stichworte für meine nächste Frage. Wie laufen eigentlich die Dreharbeiten zur Shadow over Innsmouth Kurzfilmproduktion und wie bist du überhaupt zu diesem Projekt gestoßen? Ben alors, le court-métrage de PH Debies, c'est un gars que je connais et qui aimait bien ma musique, enfin surtout le morceau Escape from Midwich. Il avait une idée de scénario qui lui traînait. Debies, ein Kerl, den ich kenne, der meine Musik sehr mag, besonders das Stück Escape from Midwich, trug schon eine ganze Weile die Idee zu einem Kurzfilm mit sich herum. Also meinte er, hey, könnten wir nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Ich mache einen Kurzfilm, lege deine Musik darunter und wir schauen mal, was geht. Ich liebe das Kino, ich mag die Leute, die hinter Kurzfilmprojekten stehen und bin zudem auch offen für jede Art von Zusammenarbeit. Man sollte sich nicht dem Neuen versperren und lieber ein paar neue Sachen austesten. Außerdem ist meine Musik auch ein wenig kinematografisch. Okay, sich beim Kino zu bedienen und die eigene Musik mit Bildern zu hinterlegen, das ist jetzt natürlich nichts Außergewöhnliches. Und am Ende war es eigentlich nur ein kleiner Gefallen für einen Kumpel. Rien de bien exceptionnel hein, dans l'histoire, hein, c'est juste voilà, un petit coup de patte à un pote quoi. Ach so, okay. Und was lief da eigentlich noch mit Hotline Miami 2 und wann kommt das überhaupt mal raus? Hotline Miami 2, c'est des gars qui ont dû parler de moi sur Twitter et puis qui ont Die Sache mit Hotline Miami 2 kam über Twitter zustande. Ein paar Leute sprachen über mich bei Twitter und empfohlen mich weiter für das neue Hotline Miami. Hört euch mal Carpenter Blut an, das wäre vielleicht cool. Danach wurde ich von Jonathan kontaktiert. Ich schickte ihm meine EPs und letztlich wurden sie gekauft. So ist das, wenn du in der Independent-Szene unterwegs bist, wenn die Leute die Arbeit der anderen respektieren und sie dann kaufen. So hat das alles angefangen. Hätte es sich um ein großes Major-Studio gehandelt, ich glaube, die hätten mich gefragt, ob ich es ihnen gratis überlasse. Wann das Spiel erscheint, weiß ich allerdings nicht. Es wurde schon tausendmal verschoben. Aber ich bin trotz allem sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich habe damals das erste Hotline Miami gespielt. Wohlgemerkt, ich bin eine absolute Null in Spielen. Ich kam nicht mehr über die ersten 6 Levels hinaus. Dennoch kann ich es kaum erwarten, den zweiten Teil zu sehen. Ich werde zwar weiterhin ein Noob bleiben, aber was soll's. Ich mag halt Videospiele und besitze auch einige Konsolen. Und jetzt ist es mir eine große Freude, mal auf der anderen Seite zu stehen, selber in einem Videospiel aufzutauchen. Das macht Spaß. Ich habe viele Konsolen bei mir. Ça me fait plaisir maintenant de commencer de l'autre côté du truc et d'apparaître dans des jeux comme ça. C'est fun, quoi. Voilà. Und damit kommen wir auch schon ans Ende unseres Interviews und damit natürlich auch zu den Plänen für 2015. Also, was können wir von dir dieses Jahr erwarten? Außer der dritten EP Ende Januar. Ist zum Beispiel ein Debütalbum geplant? Haben vielleicht schon mal Labels angefragt? Und gibt es schon erste Angebote von Filmproduzenten? Oui, je troisième EP bon, a été repoussé un peu parce que j'étais pas complètement prêt et puis après c'est toutes les histoires de promotion. Die Veröffentlichung der dritten EP musste ein wenig hinausgezögert werden, weil ich nicht ganz fertig geworden bin. Und dann kommen diese ganzen Geschichten noch oben drauf, wie zum Beispiel die Promotionsmaschinerie und das ganze Zeug, welches mich ein wenig nervt, aber leider obligatorisch ist. Was kann man erwarten? Wie immer ein paar kleine Sachen hier und da. Ich arbeite derzeit mit zwei Musikern an einer konzerttauglichen Umsetzung. Aber im Grunde genommen steht noch alles in den Sternen. Nichts wirklich Festes oder Konkretes. Und das erste Album erscheint, wenn es soweit ist. Ich weiß allerdings nicht, wann ich daran arbeiten werde, denn ich muss gestehen, dass ich ein wenig die Nase voll habe. Ich würde gerne eine kleine Pause einlegen. Also bisher hatte ich keine Filmangebote. Ich habe meine Kumpels, die einen kleinen Film drehen, für den ich die Musik mache, schreibe und mache. Ich weiß aber nicht, wann dieser Film herauskommen wird. Aber im Grunde genommen habe ich nicht die Zeit zum Antworten auf eventuelle Angebote oder Anfragen. Eventuell später mal, ich werde sehen. Es wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr gerne versuchen würde. Allerdings hängt dies vom Stil des Filmes ab. Wenn mich der Stoff nicht interessiert, dann würde ich am Ende etwas leidenschaftslos an die Arbeit gehen und das wäre dem Ergebnis nicht zuträglich. Selbst wenn ich irgendetwas mit Leidenschaft erledige, ist das Resultat noch lange nicht großartig. Aber ohne es ist erst recht nicht die Mühe wert. Es ist wirklich wichtig, dass ich eine Sache cool finde. Es könnte ein Bild sein, ein Foto, nur ein kleines Detail, mit dem man mich ködern kann. Und ich mache die Sache, selbst wenn der Film am Ende nicht wirklich genial wäre. Aber das ist dann auch nicht mein Problem, sondern das Problem des Regisseurs. Bisher gibt es nur ein paar lose Anfragen für ein paar bereits existierende Projekte, die aber noch nicht abgeschlossen sind. Mais pour l'instant, voilà, ça c'est. Il y a des propositions d'utilisation de morceaux déjà existants, mais pas d'écriture de bande originale complète, quoi. Zum Abschluss dieses aufschlussreichen Interviews darf dann nochmal der Musikantenknochen geschwungen werden. Deshalb habe ich mich für den letzten Song der zweiten EP aus dem Jahre 2013 entschieden. Hier kommt Hang 'Em All von Carpenter Brut. Und damit wird es Zeit, sich zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat das kleine Soundtrack-Feature gefallen. Und vielleicht wird es ja gegen Ende des Jahres noch einen zweiten Teil geben. Mal schauen. Und wer die Show gerade über Radio Diabolus hört, dem sei noch einmal gesagt, dass ihr alle Infos zum Feature und den Songs in den Shownotes auf deep-red-radio.de nachlesen könnt. So, und wir hören uns dann wieder gegen Mitte, Ende Februar. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen cineastischen Januar. Bye, bye.